Zum 80. Jahrestag des Sieges in der Schlacht von Poznań erschienen am 1. Juni auf der Internet-Homepage des Nationalen Soziologie-Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo die Erinnerungen von Präsidenten Kim Il-sung mit dem Jahrhundert, erster Teil, die antijapanische Revolution, Band 6, Kapitel 17, Korea lebt noch, 2, die Flammen über Poznań 2 in vollem Wortlaut.